Ab jetzt läuft das Club-Ding. Feel this. Live. Love. Lässig. Unser Ding. Unser Ding. Club-Ding. Mit Florian. Ihr hört das Club-Ding, die Sounds of the Underground, jeden Sonntagabend für euch in the Mix. Heute mit einer Stunde lang Joel Corry in the Mix. Britischer DJ und Produzent, liefert seit Jahren Dance-Hits mit absoluter Ohrwurm- und Tanzgarantie. Von Sorry bis Head and Heart. Sein Sound ist wirklich richtig geil und gibt's eine Stunde lang in der zweiten Club-Ding-Stunde für euch. Wir starten rein mit Josie Miller und The Night. Sie war 3 Jahre für Treppen Tour DJ, hat sich schon immer fürs Auflegen interessiert und hat jetzt endlich ganz eigene Musik so ein bisschen im eigenen Bereich rausgebracht. Josie Miller ist auch als York California bekannt, ist auf Instagram mit einem sehr interessanten Sound und diese Nummer ist cool. Direkt danach gibt's für euch Nora Omfour mit T-Hupo. Ja, die Queen of Deep House. Gefühlt released sie jede Woche einen anderen Song und wir sind auch irgendwie gefühlt jede Woche mit einem dabei, weil sie macht's halt auch einfach richtig gut. Gleich für euch im Club-Ding. Am Mikrofon ist der Florian. Servus. The night can heal, the night can break, shows you all the bad moves you've made. The night is clear, it shows it all, the highs, the lies, the rise, the fall, I fall. To a dark, I see a place where past and future meet. City lights are flying by, like all the chances I let die. We'll be right back. Unser Ding. Club Ding. Club Ding. Oh. We'll be right back. your mind, your body, your soul, your soul, your mind, your body, your soul, your mind, your body, your soul, your soul, soul. Harry Hayes, ihr hört Mind, Body, Soul. Irgendwie so ein bisschen verrücktes Stückchen Musik. Wechselt zwischendurch mal das Tempo. Vielleicht, weil man wirklich alle drei Dinge versucht zu vereinen. Den Mind, den Body und den Soul. Und deshalb hat man so oft das Tempo gewechselt. Könnte sein. Das Clubding, die Sounds of the Underground in the Mix für euch. Jeden Sonntagabend. Jetzt mit Pausa und Yo Soy Cubano. Kurzes Flashback an den Sommerurlaub. Sommerurlaub in Kuba war es wahrscheinlich eher nicht. Ist ein bisschen weit, aber definitiv kann man bei diesem Song an Strand und einen Drink und irgendwie südliche Gefühle denken. Direkt danach gibt's Rob Wise für euch und Los Seca mit Flauta. Das ist Tech House DJ. Der haut im Moment auch so eine nach dem anderen raus. Wir haben uns diesen Song rausgesucht, weil der ist richtig gut. Und Articles gibt's gleich im Clubding für euch. Clubding. Die heißesten elektronischen Tracks. We'll be right back. Clubding. Clubding. Jeden Sonntag ab 22 Uhr. On top with it, non-stop. Und Spectre mit Nonstop. Ihr hört das Clubding, die Sounds of the Underground in the Mix für euch. Zwei DJs, aber Achtung, Verwechslungsgefahr. Spectre ist nicht dieser deutsche Produzent, der die Agro-Jungs groß gemacht hat, sondern jemand ganz anderes. Jemand ganz anderes haben wir jetzt auch für euch aufliegen. Andrew Texias und On My Mind. Coole Nummer. Und direkt danach Cyril und Kelland mit Nate Dogg. I Got Love, den Extended Mix. Cyril kennen wir durch Stumbling In von der Playlist. Viele können es nicht mehr hören, viele wollen es trotzdem immer noch hören. Aber deshalb gibt es ja jetzt auch einen anderen Song davon. Neuer Banger am Start, ganz anderer Vibe, aber wirklich geil geworden. Ich hoffe, der wird nicht so tot gespielt wie Stumbling In. Direkt danach gibt es dann Benji für euch mit Shine Like a Star, britischer DJ im Clubding. We'll be right back. unser Ding. Unser Ding. Club Ding. Party Track. Unser Ding. Club Ding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Und Shine Like a Star. Britischer DJ, Radiomoderator, Plattenproduzent. Also, ja, hat sehr viele Fähigkeiten und klingt auch noch gut. Abel und Cry, absoluter Banger zum Mittanzen, gibt's jetzt noch für euch. Und dann habe ich noch Ben Garrons, bevor wir dann gleich in die Mixstunde reingehen, mit Joel Corey für euch. I am never ever gonna make you hört das Clubding, die Sounds of the Underground in the Mix. Ich habe euch versprochen, Joel Corey gibt's eine Stunde lang in the Mix. Und das, was ihr gerade gehört habt, war Ben Garrons mit Falling Star. Australia sieht so ein bisschen aus wie Benson Boone, macht geile Mucke, aber anders als Benson Boone. Hat gerade sein Album Prime Saw rausgebracht. Ja, so heißt auch diese Tour, die jetzt gerade anstört. Und daraus haben wir diesen Song gehört, Falling Star. Joel Corey, eine Stunde lang jetzt für euch in the Mix. Der kommt aus Großbritannien, liefert seit Jahren Hits, natürlich Dance-Hits und EDM-Songs mit Ohrwurm-Garantie. Sorry oder Head and Heart, sein Sound, den kennt ihr definitiv, ist energiegeladen, bisschen Pop-Vibes drin, ist fürs Club geeignet, ist fürs Radio geeignet, ist für eure lange Autofahrt heute geeignet. Joel Corey, eine Stunde lang, jetzt für euch im Club. Practice on. and turn, I keep stressing my mind, I look for peace, but see I don't attain. What I need for keeps this silly game we play, Now look at this. Madness, the magnet keeps attracting me, I try to run, but see I'm not that fast. I think I'm first, but surely finish last, Cause day and night, the lonely stoner seems to free his mind at night. He's all alone through the day and night. The lonely loner seems to free his mind at night. Super shop. Give us up. Give us up. We'll be right back. to me, talk to me. This robotic, pull the plug and push to start up. Pick the step, disregard it, push my button, push to start up. Yeah. She living the life just like a movie star. Ah, money, money, ah. She fell in love in East LA. To the sound of the guitar, yeah, yeah. Play by Carlos Santana. Maria, Maria. Jungle. naked as in a jungle. Rock the house. We'll be right back. I want you. eternity. A bond forever and beyond.